Und jetzt kommt der Auftritt von Ravers Nature. Vorhin haben wir sie im Interview gehabt. Tillmann ist im Augenblick nicht da. Der liegt auf dem Energy Floor auf. Und deswegen jetzt also drei oder vier Nummern von Ravers Nature. Und dann geht's nachher zum Abschluss. Woody, viel Spaß. Wie schaut's aus? Seid ihr noch gut drauf? Seid ihr noch gut drauf? What's up? What's up? What's up? Is everybody ready for some hard bass drums? Is everybody ready for some hard bass drums? Everybody make something! Wollt ihr lauter? Wollt ihr lauter? Okay. Lauter. Do you want some more? Do you want some more? Say ho! Ho ho ho! Say bass drum! Okay, you got some bass drum. Do you want some real hard stuff? Do you want some real hard stuff? We'll be right back. Sunshine Live, wir sind unter euch. So, das war für euch Ravers Nature live auf der Nature One. Und ihr hört maximal live von der Nature One.